Das ist eine Razzia. Bewahren Sie Ruhe und halten Sie Ihren Ausweis bereit. Wir suchen nach Waffen, Drogen und Minderjährigen. Das ist eine Razzia. Das ist eine Razzia. Das ist eine Razzia. Thank you. Hast du wirklich gedacht, dass ich jemand wie dich brauchen würde? Wirklich gedacht, dass ich jemand wie dich brauchen würde? Hast du wirklich gedacht, dass ich jemand wie dich brauchen würde? Wirklich gedacht, dass ich jemand wie dich brauchen würde? Hey. We'll be right back. Basic.